Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 26. Dezember 1786. Der Stollen samt seinem magern Kollegen ist richtig angelangt, und wir danken schön, freuen uns herzlich der Gewissheit, dass die liebe Minna sich bessert und ihr alle wohlauf seid. Wir sind's auch so ziemlich bis auf eine erschreckliche Langeweile. Ich weiß nicht, warum ich den Feiertagen so viel nachfrage, aber ich möchte mich gern auf einige Tage vergessen, und hier ist niemand, der mir das erleichterte. Vor einigen Tagen besuchte ich die Mademoiselle Wagner, von welcher und ihrem Vater und Bruder ich euch ganz erstaunlich viel Schönes schreiben soll. Neumanns haben wir beide auch besucht und werden wahrscheinlich dieser Tage ein Whist dort spielen. Gestern Abend blieben wir zusammen zu Hause und machten Punsch. Heute früh ist Hase bei uns gewesen, der euch sehr grüßen lässt. Den Säugling von Stolberg habe ich gelesen und wirklich einige sehr schöne Züge darin gefunden, ganz griechische Simplizität. Wenn das Jagen nach dieser nicht überall so sichtbar wäre, so könnten die Stolbergschen Schriften mir gefallen. So aber muss ich gestehen, dass ich keinen Geschmack daran finde. Darin hast du recht, dass Fantasie und dichterische Malerei sehr oft die Natur und Empfindung bei ihm verdrängen. Meine Arbeiten gehen erträglich, nicht so rasch, wie ich wünschte. Ich habe nicht frohe Laune genug, mit Wärme meinem Vorhaben getreu zu sein. Doch geht es vor sich, und du könntest immer ein Stück Arbeit getan finden, wenn du zurückkommst. Warum mir Göschen die Thalia noch nicht geschickt hat, kann ich nicht recht begreifen, erinnere ihn doch daran. Tausend Grüße an alles, was uns lieb ist. Es ist mir doch sehr lieb, dass 10 Tage seit eurer Abreise verstrichen sind, vielleicht schon die Hälfte der ganzen Zeit. Lebe wohl, lieber, schreibe mir bald wieder. S. Postskriptum. Deinen Brief hat Huber eben erhalten und wird ihn morgen beantworten. Ich vermute, dass er dir auch die 2 ersten Akte von Jaffier schicken wird. Er lässt herzlich grüßen. Du bist ja seit deinem Leipziger Aufenthalt ganz erstaunlich gelehrt worden, sogar Stellen aus dem Horaz. Kommst du zu Schreiter und wie? Von literarischen Freunden ist wohl nichts Pikantes in Leipzig? Kommt vielleicht Jünger mit euch hierher?